Ich stehe hier quasi mutterseelenallein, bis auf meine Holde, mit einem einzigen Auto auf einem riesigen Parkplatz, mit so einer Art roter Fußgängerbereich und einem grünen Rettungspunktbereich. Ja, und vor mir ist auch so eine Industrieruine. Was steht da? TÜV. Türversuchsfeld? U-Versuchsfeld? U-Versuchsfeld 1. Nee. Hä? U-Versuchsfeld, ja, 1, irgendwie. Herzlich willkommen hier im Immersivstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 233, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Wo bin ich? Und warum? Das sind hier die Fragen. Für die Antworten hört selbst. Es ist Dienstag, der 17.06.2025 und ich befinde mich in Oberhausen. Genauer gesagt in Oberhausen am Obex, denn da gibt es die letzten Tage von Pompeji als immersive Ausstellung. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen in so einen Zufahrt für Sonderfahrzeuge-Bereich. Parkgebühr 6 Euro. Parkschein bitte an der Obex-Kasse entwerten lassen. Aha, für Ausstellungsbesuchende. So. Das ist auch gut zu wissen. Das muss die Holde dann sehen. Weil wir haben ja einen Parkschein gelöst hier für dieses Ding. Das ist auch ganz komisch. Da ist eine Schranke und davor steht ein Bobcat irgendwie und dann sind sie hier am Frickeln. Also von der Straße sind die Schilder, wo man parken kann, zugeparkt. Alle parken irgendwie an der Straße. Also was heißt alle? Sehr viele Leute. Auf einem kostenlosen Randstreifen. Das ist ganz nett. Aber der eigentliche Parkplatz ist dann hier und da muss man einmal so quasi um den Block fahren. Und hier hinten geht es dann straßentechnisch auch noch weiter. Das Grundstück wird videoüberwacht. Ob da eine Firma ist, keine Ahnung. Aber hier ist tatsächlich so eine Art Tor. Und hier zeigt auch eine Videokamera hin. Also um dieses Backsteingebäude herumgehen kann ich nicht. Oder könnte ich schon, aber soll ich wohl nicht. Dann lasse ich es auch. Ja, hier war mal was. Was auch immer. Und jetzt ist hier halt großer Parkplatz. Und Fraus Auto steht drauf. So einfach ist es. Ja, was uns erwartet, keine Ahnung. Nur im Gegensatz zu Dortmund, wo wir letztes Mal waren, mit dieser Pharaonen-Dingsi-Sache, ich habe darüber berichtet, werden wir heute wohl 3D-Brillen tragen müssen. Und da ist für mich die Frage, wie das mit meiner normalen Gleitsichtbrille funktioniert. Ich hoffe mal, ich habe Glück. Ansonsten sehe ich diese 3D-Geschichte komplett verschwommen, weil dann werde ich die Brille abnehmen müssen. Und dann ist nicht mehr viel mit Gucken. Außer diese tollen 3D-Brillen, jetzt kommt da noch Wind auf, wird immer besser hier. Außer diese tollen 3D-Brillen messen vorher das Auge aus und justieren sich selber. Das wäre übrigens auch noch so eine Idee. Das fände ich ja total klasse, wenn diese Brillen, die man da bekommt, oder generell auch so für Computerspiele, gut, ich spiele keine Computerspiele, das wisst ihr ja, aber diese Art Brillen, wenn die wie dieses Zeiss-Refraktionsgerät. So einmal, du guckst da rein, das vermisst dein Auge, stellt sich dann so auf das Auge ein und danach siehst du komplett scharf. Das wäre geil, ohne Brille. Ja, super Sache. Aber ich glaube, das würde dann den Preis derart in die Höhe treiben. Aber das ist vielleicht so ein Ding für die Zukunft, dass man dann vielleicht in 30 Jahren diese normalen Brillen gar nicht mehr braucht. Da kriegt man vielleicht so eine, ja, entweder so eine Superkontaktlinse eingesetzt oder vielleicht auch direkt ein komplett neues Auge, wenn man ein bisschen fehlsichtig ist. Ich habe ja keine Ahnung. Aber da wird sich ja wahrscheinlich was tun. Aber dennoch fände ich das natürlich für so immersive Geschichten ganz toll. Aber klar, wenn die jetzt natürlich so eine Brille hätten, die jetzt 30.000 Euro kostet, drunter werden sie es ja wahrscheinlich nie machen. Okay, vielleicht 29.000. Dann lohnt sich das dann auch nicht. Mit 100 Leuten, dann hast du dann erstmal so ein mega teuren Brillenvorrat. Wobei, ich weiß ja nicht, wie lange die dann halten. So, ja, die letzten Tage von Pompeji, die immersive Ausstellung. Willkommen im OBEX Oberhausen Expo. Ja, das ist ein schönes großes Tor und das schöne große Tor ist zu. Die machen um 10 Uhr auf und es ist gerade 9 Uhr 23. Wir sind natürlich viel zu früh, wer hätte es gedacht. Aber jetzt sehe ich hier auf dem Poster, was die hier haben, da stehen so zwei Menschen und zeigen total interessiert. Also ein, ich denke mal, Mann, so Ü30, zeigt erklärend mit dem Finger auf irgendwas und ich mutmaße jetzt seine Holde mit staunendem Gesicht, klammert sich an seine Schulter und schaut in die Richtung, in die er zeigt. Das ist schön theatralisch gemacht, aber sie haben alle keine Brille auf. Und das ist so ein Ding, wo ich dann sage, warum haben die dann keine Brille auf, wenn wir doch eine tragen müssen? Und jetzt gehe ich mal auf dieses Tor zu. Es tut mir leid, dass hier so viel Lärm von der Straße her schallt. Jetzt gehe ich mal auf dieses Tor zu und dann sehe ich ein Bild. Ah, ja, hup du. Also, und hier ist der Eingang, aha. Da vorne kann man noch hergehen. Also ich sehe hier ein Bild, wo eine Familie, ich mutmaße, es ist eine Familie, da steht in der Mitte steht so ein Mann von hinten. Der hält linker Hand die Hand auf der Schulter seiner Tochter. Rechts steht entweder noch eine Tochter oder ein Junge, keine Ahnung, kann man so schlecht sehen von hinten. Und daneben kniet die Mutter ganz rechts, zeigt mit dem Finger auf den Vulkan, der ausbricht. Ja, schönes Bild. Daneben ein Bild von irgendeiner Statue, wie man die typisch aus der römischen Gegend kennt. Und noch ein Stück weiter halt so ein Gesicht irgendwie. Keine Ahnung, also ist dann vielleicht der Wartebereich vorm Eingang. Mal eben durch den Zaun geguckt. Und was haben wir hier vorne? Hier vorne haben wir eine Kiste. Ich denke, das ist eine Rattenfalle. Mal gucken, was da drauf steht. 20. bla bla bla bla. Vorsicht. Ja, Schädlingsbekämpfungsding sie. Haben sie hier wohl Ratten. Aber gut, ich kann mir ganz gut vorstellen, die werden damals ja in Pompeji auch Ratten gehabt haben. Ich meine, Ratten gab es ja immer schon. Und als dieser Vulkan ausgebrochen ist, dann werden die wohl auch massenweise gelaufen sein. Aber das ist auch eine reine Mutmaßung. Ich meine, man weiß es nicht. Aber ich bin jetzt doch sehr gespannt, wie es denn wird. Die Autofahrt hierhin, ja, war mäßig über Leverkusen, ziemlich viel Stau, sehr unschön, hat alles nicht so viel Spaß gemacht. Aber gut, ich mache jetzt hier mal aus, da hinten kommt das nächste Auto und da kommen auch schon zwei Leute zu Fuß. Die haben ganz weit hinten an der Ausfahrt geparkt, super Sache, die Holde sonnt sich. Und ich bin jetzt erstmal raus. Es ist Donnerstag, der 19.06.2025 und die Geräusche, die ältere Gehörschaft erinnert sich, sind bekannt. Ich laufe gerade über das Steinbruchgelände Richtung Steinhauer Pfad. Ups, jetzt werde ich bald hier fallen. Wir haben ja gedacht, hier ist es heute trocken, die letzten Tage war ja kein Regen, aber es ist hier streckenweise immer noch ein bisschen schlammig. Tja, nun, wir haben ein super Kaiserwetter, mir schon fast zu warm. Es ist jetzt 21:45 und kein Wölkchen am Himmel. Kondensstreifen von Flugzeugen, circa 20, 21 Grad im Schatten. Aber in der Sonne ist es schon brachial warm. Meine Holde freut sich. Ja, genau. Meine Frau freut sich in der Sonne. Im Schatten bräuchte sie noch ein Jäckchen. Und da vorne geht's nach Berlin. Was? An der Stelle, wo die Kletterwand verbrochen ist, wurde rechts daneben auf einen Stein Berlin geschrieben mit einem Pfeil nach links. Was steht hier? Köln oder Kien? Keine Ahnung. Kiew. Wie auch immer. Hier liegen eine Menge Steine, aber ich muss aus dieser prallen Sonne raus, weil dieser Platz hier ist halt trocknender Schlamm, Steine. Aber eine riesen Brachfläche und die hat sich jetzt schon sehr unangenehm aufgeheizt. Vielleicht auch schon seit den letzten Tagen, weiß man nicht. Aber ich finde es schon gut, dass mich jetzt der kühle Wald empfängt. Wobei, auch da gehe ich mit gemischten Gefühlen rein, denn ich bin ja jetzt schon ein wenig angeölt, also geschwitzt. Und hier im Wald sind bekanntlich nicht die Räuber, sondern Mücken, Zecken. Und mittlerweile ist es Juni, also hat die Zeit der Faulstiche, Pferdebremsen, wie auch immer man sie nennt, Schnaken, begonnen. Soweit zum Feiertag. Ich habe heute mal eine kurze Hose an. Yay! Also kniekurz. Aber wie gesagt, mir ist trotzdem schon zu warm. Es ist die letzte Urlaubswoche von zweien. Es war sehr arbeitsreich eigentlich nicht. Wir hatten aber viel zu tun wegen der netten alten Dame von nebenan und verschiedene andere Sachen, Arztbesuche, Besorgungen, Erledigungen. Ja, wir kamen kaum zur Ruhe. Boah, mir ist so warm. Jetzt ist die Strecke ein wenig gerade. Ich habe irgendwie Druck auf den Ohren. Das ist ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Ist die Strecke gerade. Ich öle ganz ordentlich. Aber es wird Zeit, bevor es jetzt gleich wieder bergauf geht, schon ein bisschen von Oberhausen zu erzählen. Pompeji. Die Einleitung habe ich ja vor der Veranstaltung gemacht. Und da wusste ich ja noch nicht, was uns erwartet. Und jetzt ist nach der Veranstaltung und da weiß ich es dann nun. Ich erzähle euch mal ein bisschen, wie es gelaufen ist. Wir kamen also rein und die Holde hatte QR-Codes für die erstandenen Karten auf dem Handy. Die haben wir dann am eigentlichen Eingang. Also man kommt rein, geht in die Halle, dann sind da so Ecken, wo man sich was zu trinken holen kann. Samstag, Sonntag gibt es auch Fritten, aber da eben nicht. War ja unter der Woche, Dienstag. Und da konnte man dann was trinken, also sehr schön dunkel gehalten. Und irgendwo war da drin dann auch ein Eingang, der eigentliche, wo dann eine Mitarbeiterin den QR-Code scannte und dann konnte man rein. Vorher gibt es da auch noch eine Kasse, wo man sich was weiß ich was besorgen kann. Und der Parkplatz kostet nur 6 Euro. Und das Ticket kann man entwerten lassen, nachdem man die 6 Euro bezahlt hat. An der Tageskasse, Ticketkasse, keine Ahnung, Frau, wo auch die Getränke verkauft werden, wie auch immer. Kann auch Tageskasse. Ich glaube nämlich, dass da, wo die waren, war dieser, also wo immer gefragt wurde, war der Shop. Ja, das war ja beim Ausgang. Ja? Und der Merchandise-Ausgang. Ja, der Merchandise-Ausgang. Auf jeden Fall standen die da und jeder Zweite, der reinkam, ging mit dem Ticket zu denen und wollte das Ticket entwertet haben und konnte sich dann anhören, Ticket nach dem Durchgehen entwerten und dann könne man raus. Also dann ging es los. Wir gingen rein, also der QR-Code wurde gescannt, wir gehen rein, erste Station, 2 Meter weiter. Man konnte sich vor einer imaginären Wand fotografieren lassen. Ja, die Wand war schon da. Und ich dachte, das ist so, kauf das Foto. Wir wollten das nicht. Wir sind dann so reingegangen, ohne dieses Foto. Aber wer sowas halt möchte, kann es ja gern tun. Und dann kamen zuerst so ein paar Räume, wo was über Pompeji erzählt wurde. Insgesamt, ich werde das jetzt gleich hier an dieser Stelle reinschneiden. Hallo. Zwei Standardtickets, perfekt. Und einmal hier reinschauen, ja? Willst du das? Nee, muss man nicht. Viel Spaß. Da gibt es dann Displays. Kann man sich weigern? Ja, können Sie machen. Dankeschön. Machst du Fotos? Einfach hin und wieder. Kann ich mich dazu stellen? Als würde ich trinken. Kannst du? Fotografier mich mal. Was? Achso. Sorry. Ja, alles gut. Wenn wir hier stehen, dann sind wir auch nicht. Hahaha. So von der Überlegung her, ne? Also die Sehne von dem Ding, die eiert nach da hinten. Der Pfeil ist auf der falschen Seite. Die Hand hält so, als wäre sie. Das ist doch alles Mumpitz. Aber der Hund ist schön. Wuff. Dann gab es noch diverse Ausstellungsgegenstände. Ob die jetzt original waren oder nachempfunden, keine Ahnung. Und es gab so eine Art Diorama. Konnte man über eine Brüstung in einen räumlich abgetrennten Bereich gucken. Da hatte man dann so ein paar Abgüsse von Hohlräumen, in denen Menschen in oder von dieser Asche abgedeckt wurden von dieser Plasmawolke. Wie heißt denn diese Wolke? Irgendwie. Ja, nee, es war, ich glaube, es war nicht Lava. Das ist so eine pyroklastische Wolke kommt da. Wie auch immer, habe ich ja bestimmt erzählt. Und diese Hohlräume wurden dann mit Wachs ausgegossen und diese Skulpturen oder Abgüsse von den Toten, die ja in dieser Hitze verbrannt sind, aber den Hohlraum hinterlassen hatten, die waren dann da. Das war so die, oder der Teil, durch den man gehen konnte. Da war ja so eine Tafel und da stand zu dieser ganzen Sache ein bisschen was drauf. Also einer der einflussreichsten Leiter der Ausgrabung in Pompeji war Giuseppe Fiorelli. Und der war Archäologe und hat im Februar 1863 die Technik zur Konservierung und Bergung der gefundenen Todesopfer da in Pompeji nach dem Vulkanausbruch entwickelt. Während der Eruption ist ja Asche heruntergeregnet. Das war also eine pyroklastische Wolke. Die hat sich eng um die Leichname gelegt und ist also bis in Kleiderfalten eingedrungen, hat die Körper umschlossen, sich verfestigt und die eingeschlossenen organischen Bestandteile, die haben sich mit der Zeit dann aufgelöst. Aber in der harten Asche entstand dann jeweils ein Hohlraum in Form der Körper mitsamt Haaren und Kleidung, aber in dem befand sich halt nur noch das Skelett. Und da hat man dann bei den Ausgrabungen flüssigen Gips reingegossen und bekam somit einen Abguss von Gesichtszügen und Gesten der verstorbenen Pompeianer im Moment ihres Todes. Da konnte man dann auch vieles von ablesen, wie schlimm das für die gewesen sein musste. Es war also kein Wachs, sondern ein Gipsabdruck oder mehrere Gipsabdrücke. Wie erwähnt, gab es neben Ausstellungsstücken, auf die ich gleich eingehen werde, diverse Tafeln an den Wänden. Zum Beispiel thematisierte eine den kulinarischen Genuss in Pompeji. Da war dann ein kürzlich entdecktes Gemälde drauf mit einer Silberplatte und verschiedenen Lebensmitteln. Oder eine Gruppe von Menschen, die sich unterhalten und den Abend im Triclinium einer Person zu Ende gehen lassen und eine Sklavin bedient die da mit einem Tablett. Ja, und verschiedene andere Bildchen. Und dann wird dann halt da beschrieben, wie der Raum und die Zeit, die dem leiblichen Wohl gewidmet waren, den Römern und Römerinnen wohl heilig gewesen ist und dass es zwei leichte Mahlzeiten des Tages gab, die auch kurz ausfielen und die ausführliche Abendmahlzeit, also das Abendessen, ganz besonders war. Es war oftmals ein großes Bankett, das bis Mitternacht oder manchmal sogar bis zum Morgengrauen dauerte. Und das Triclinium, das ist das Dreibettzimmer, war der traditionelle römische Speisesaal, der mit drei Speisesofas quasi möbliert war. Und da gab es eine festgelegte Sitzordnung und da durften dann die Gastgeberinnen, Gastgeber und die Gäste in entspannter Unterhaltung lagern, essen und trinken. So ein Abendessen bestand in der Regel aus mindestens 7 Gängen, 4 Vorspeisen, 2 Braten, Fleisch oder Fisch und eine Nachspeise. Und zu Anfang gab es den Willkommenstrunk und nach den Vorspeisen der oftmals ein honighaltiger Wein. Ja, und dazwischen gab es halt immer mal Wein verschiedener Herkunft. Die haben sich also richtig, richtig gut gehen lassen. Ausstellungsstücke, wie eben erwähnt, war beispielsweise ein Satz medizinischer Instrumente aus Bronze. Des Weiteren gab es einen Gladiatorhelm und noch verschiedene andere Gegenstände. Ja, und so konnte man sich dann den Tag in einem typischen römischen Haus angucken, also auch mit Skizze, wie das so aufgebaut war, wo das Wasser herkam, also Regenwasser durch eine Öffnung im Dach wurde in eine Zisterne gespeichert. Das offene Dach war die wichtige Lichtquelle, das Atrium. Dahinter lag oftmals ein Garten mit Laubengang. Dieser Laubengang mit Säulen war mit bunten Malereien verziert und weitere Wände im Haus mit leuchtenden Fresken. Viele Häuser hatten eine kleine Küche, damit verbunden eine Latrine und der Tagesablauf war in der Regel so, dass die Leute früh aufwachten, weil Arbeiter und Schulkinder, die dann halt mit lauter Stimme sprachen, die geweckt haben. Dann begann man mit der Körperpflege. Männer ließen ihre Frisuren richten und die Bärte eventuell zu Hause oder im Friseursalon rasieren. Frauen pflegten sich selbst oder wurden von einer Sklavin unterstützt. Die Frisurenmode war eine sehr beachtete Sache zu der damaligen Zeit, wahrscheinlich beeinflusst von der Kaiserin. Und die Kleidung war nicht unbedingt geschlechterspezifisch, nur waren halt die Gewänder der Frauen in der Regel aufwendiger verziert und bunter. Ja, nach dem Aufstehen gab es das leichte Frühstück. Das war oftmals mit Knoblauch und Salz bestrichenes Brot. Es gab dazu Käse, Honig, frisches Obst. Und Kleinkinder wurden dann zu Hause von einem Lehrer in Lesen, Schreiben, Rechnen und Musik unterrichtet. Wenn sie älter waren, also älter als 7 bis circa 12 Jahre, kamen die Kinder in die Schule. Die Erwachsenen waren tagsüber den größten Teil mit Arbeit beschäftigt. Hausarbeit machten die Frauen und versklavte Mitglieder. Dann kam später das Abendessen, da hatte ich ja schon drüber gesprochen. Und immer, wenn die Leute nach Hause kamen, wechselten sie ihre Schuhe und zogen sich in der Regel Sandalen oder Pantoffeln an. Das Haus mit Schuhen zu betreten, galt als unhöflich. Machen ja viele heutzutage auch noch, wahrscheinlich aber nicht aus der römischen Zeit induziert, sondern einfach, weil sie es drin sauber haben wollen. Aber ich denke, wenn du als Familie einen Hund hast, dann erübrigt sich das. Weil der Hund, der bringt so viel Dreck rein, da brauchst du doch die Schuhe nicht ausziehen. Also bei uns ist das eigentlich eher wurscht. Ja, wie entstand Pompeji? Die erste Siedlung als Vorläufer entstand auf einer Hochebene in der Region Kampanien. Man wollte das Flusstal des Sarno kontrollieren, weil an dessen Mündung im Golf von Neapel ein belebter Hafen war. Die Stadt befand sich sowas um die 30 Meter über Meeresspiegel auf dem Lavasporn, der ein Überbleibsel von einem früheren Ausbruch vom Vesuv, dem Vulkan, war. Und weil die ganze Gegend ziemlich wohlhabend war, weil die hatten fruchtbare Böden aufgrund der vulkanischen Tätigkeit, da konnte man mit Landwirtschaft, Jagd, Fischfang, Viehzucht, Weinanbau eine ganze Menge machen. Deswegen war es halt eine interessante Gegend. Die Siedlung entwickelte sich immer mehr zur Stadt. Das war so ab dem 6. Jahrhundert vor Christus. Das ist ja da, wo jetzt die Toskana und Umbrien ist. Ja, und da waren halt viele Griechen, samnitische Stämme, Etrusker. Und nach den Samnitenkriegen im 4. Jahrhundert vor Christus hat Rom dort die Vorherrschaft übernommen. Dadurch wurde Pompeji Verbündeter Roms, was den Pompeianern nicht reichte. Denn Pompeji rebellierte wie einige andere italienische Städte auch im 1. Jahrhundert vor Christus in den sogenannten Bundesgenossenkrieg, weil die ähnliche Rechte, politische Rechte wie römische Bürger haben wollten. Und dann gab es irgendwelche Belagerungen und dann gab es so ein bisschen hin und her. Und irgendwann war dann Pompeji recht groß, relativ fortschrittlich und eine wohlhabende antike Stadt. Nichtsdestotrotz war aber der Vesuv immer noch in der Nähe und der Vesuv war immer noch aktiv. Dieser Vesuv als bedeutendster Vulkan auf dem europäischen Festland brach am 24. Oktober im Jahr 79 nach Christus aus. Erst im Jahr 62 vor Christus verursachte ein großes Erdbeben erhebliche Schäden in der Stadt und führte zum Einsturz wichtiger Gebäude. Aber das hat man damals wohl mutmaßlich nicht mit dem Vulkan in Verbindung gebracht. Ja, und jetzt, 79 nach Christus, gab es dann mehrere Tage vor der Katastrophe erste Bodenerschütterungen. Das waren wohl dann die Vorboten des Ausbruchs. Die wurden aber damals als mögliche Erdbeben und nicht als Anzeichen einer bevorstehenden Eruption gedeutet. Und deswegen wurden die meisten Einwohnerinnen unvorbereitet vom Ausbruch getroffen, der dann am späten Vormittag mit einem furchterregenden Grollen, gefolgt von einer Explosion, die Gas in die Luft schleuderte, begann. Plinius der Jüngere, der als 18-Jähriger diese Eruption von der Westspitze des Golfs von Neapel erlebte, berichtete, dass die über dem Vesuv aufsteigende Wolke die Form einer länglichen Pinie mit Ästen hatte, die ungefähr eine Höhe von 30 Kilometern erreichte. Diese Wolke brach dann irgendwann in sich zusammen und ein intensiver Ascheregen ging nieder von Wellen winziger Vulkansteinchen und verschiedenen Hagelstürmen aus Bimsstein. Also kein Eishagel, sondern Steinhagel. Alles, was dann noch lebte, wurde in eine dichte Wolke aus 300 bis 600 Grad Celsius heißen Schwefeldämpfen gehüllt, die quasi alles erstickte, versenkte und dann war es irgendwann vorbei. Ja, und das konnte man dann auf verschiedenen Tafeln, in verschiedenen Bildern und Darstellungen halt sehen, wie sich die Leute das eben vorgestellt hatten oder wie sie es gemalt hatten. Verschiedene Maler hatten ja da irgendwelche Vorstellungen gehabt und auch irgendwelche Bilder gemacht, so im 18. Jahrhundert, wie auch immer. Als nächstes kam ein Raum, relativ groß, und das war der immersive Teil, für den man keine VR-Brille brauchte. Vorne war, also man muss sich vorstellen, das ist ein rechteckiger Raum. Vorne auf der schmalen Seite war die eigentliche Wand, Bühnenwand oder Projektionswand. Seitlich die Wände wurden allerdings auch angestrahlt, der Boden alles. Und auf dem Boden hatte man Sitzwürfel verteilt, konnte man sich draufsetzen, also nichts mit Lehnen oder so, um so wenig wie möglich, denke ich mal, störende Aspekte in die Projektion zu bringen. Jetzt geht's wieder bergauf. Ja, und dann konnte man sich angucken, so wie die Landschaft ist, und dann bricht der Vulkan aus und dann fliegen auf den Zuschauer die Asche und große Lavastücke und alles Mögliche ein. Und man bewegt sich immer weiter auf diesen Vulkan zu, während vor einem und neben einem Pompeji verbrennt und im Feuer untergeht. Ja, und das ist schon toll gemacht. Kann man sich gut angucken, mit Musik untermalt und der eine oder andere sagt dann auch mal was. Ist schon geil, wenn man da auf die Wand guckt und dann so im Augenwinkel im Endeffekt hier diese Sitze hat und die dann so, da kann einem schon übel werden, weil das Auge so einfach komplett anderes zeigt. Die hatten auch schon Graffiti, siehst du da. Graffiti gab es damals schon. Also, dann erzählst du mir einen von Graffiti. Aber es ist echt geil gemacht, da du durch die Löcher guckst. Das ist wirklich wie, so richtig wie 3D halt, ne? Also ohne Brille. Aber so vorne ist es richtig scharf und seitlich ist es dann nicht HD, ne? Vorne Full HD und seitlich mehr so dieses. Ja, danach geht's in einen Raum. Da kann man sich dann hinsetzen, kriegt eine VR-Brille und einen Kopfhörer. Spannung steigt. Dürfen Sie hier sitzen? Brauchen Sie Hilfe? Für mich ist nur die Frage, wo ist links und wo ist rechts? Was bitte? Links und rechts. Nee, egal, hier. Okay. Und klappt das bei dir mit über der Brille? Ja. Buhu. Also ich fahre gerade hinter einem Streitwagen her. Bitte? Ein Gladiatorenkampf. Ups. Dann trete ich gegen meine Holde. Und die ist gar nicht da, weil da ist eigentlich freie Fläche. Das ist der Knaller, die Brille. Das ist echt der Knaller. Wow. Das war's? Ich glaube, die ganze Ausstellung. Das ist echt der Hammer. Die Sessel sind drehbar. Also quasi wie Kinoreihen, aber mit drehbaren Sesseln. Und dann kriegt man ein Filmchen gezeigt. Und ich hatte bis jetzt mit VR, ich glaube in Gottorf, mal was damit zu tun im Museum. Die ältere Gehörschaft erinnert sich. Da hatte ich aber, glaube ich, die Brille abgenommen. Hier habe ich diese VR-Brille mal über die normale Brille gezogen. Und es ging erstaunlich gut. Thema war ein Streitwagen. Ein römischer Streitwagen mit zwei Leuten. Und hinter dem fuhr man dann quasi hinterher durch Olivenhaine, Toskana eben. Dann durch so einen Schacht in ein Kolosseum. Blieb mitten im Kolosseum stehen, 2-3 Meter vor einem, zwei Gladiatoren damit beschäftigt waren, sich umzubringen. Man konnte sich drehen, man konnte weggucken, man konnte sich in diesem Kolosseum umschauen. Auf der Außenbahn fuhren Streitwagen, auf den Rängen jubelte das Publikum. vor einem die Gladiatoren, Feuersäulen, gut gemacht. Jetzt weiß ich auch, wie diese Computerspiele laufen, wo man so eine Brille braucht. Irgendwann läuft dieses Kolosseum mit Wasser voll. Der Tiger. Ja, der Tiger, genau. Der Tiger. Da kommt dann, als der eine Gladiator tot ist, kommt irgendwo ein Tiger raus. Und dieser Tiger, der möchte halt den verbliebenen Gladiator töten. Und der läuft dann vor einem so quasi an Füßen vorbei dadurch. Also man hat das Bedürfnis, den zu streicheln, so nah ist der. Das ist schon toll. Wie auch immer, dann läuft dieses Kolosseum voll und man taucht auf. Man sieht unten, da sind zwei Galeeren mit diesem typischen Rammsporn vorne. Und dieser Rammsporn von dem einen Schiff bohrt sich dann in das andere und die Schiffe explodieren. Und es brennt und man taucht dann durch diese brennende Oberfläche auf, schwebt in den Himmel. Da ist dann Asche, man guckt runter, unter einem die brennenden Schiffe. Das ist gar nicht so richtig gut gemacht. Ja, und dann ist irgendwie noch, was war danach? Ich glaube, der war auch fast Ende. Aber man sah dann diesen ausbrechenden Vulkan und so. Ne? Gut, wenn man das dann durch hatte, zog man das aus. Dann kamen auch direkt welche, die Brillen desinfiziert haben für die nächsten Leute. Also es waren immer da, wo man VR-Brillen hatte, Leute mit der Reinigung und Desinfektion beschäftigt. Das haben sie gut gemacht. Und dann, bevor wir da reingegangen sind, war da ja noch diese Lokwand, ne? Nee, die war, ja, bevor, doch, bevor wir in den zweiten Feuerraum gegangen. Bevor wir in den zweiten sind, okay. Also wir sind da jetzt raus, aber an der falschen Stelle, so wie ich das gesehen habe. Weil wir sind eigentlich durch den Eingang wieder raus. Mehr oder weniger nicht auf der Seite, auf der man eigentlich hätte rausgehen sollen, aber vollkommen wurscht, weil das ist ja alles in einer großen Halle. Und dann kamen wir an so einer Wand vorbei, weil wir hatten ja gelernt, dass es in Pompeji auch Graffitis an den Wänden gegeben hatte. Und das konnte man auch sehen in dieser ohne Brille Halle. Wenn man da so an den Wänden vorbei ist und in die Gassen guckte, überall stand ein bisschen was, Geschreibsel oder sonst irgendwas auf den Wänden der Häuser. Ja, und dann hatten sie dann eine Wand und davor einen Tisch mit kleinen Paletten, Pinseln im Glas, Acrylfarbe und der Aufforderung, selber mal ein Graffiti zu machen, irgendwas auf die Wand zu schreiben, sich da zu verewigen, wie auch immer. Und da rührt jetzt auch dieses KAD Konservenradio Dosenhausen mit dem TJ her, was auf dem Episodenbild ist. Oder was ich auch im Fediverse gepostet habe. Ja, von da aus ging es dann an so einer Fotobox vorbei. Das waren drei Kabinen, konnte man reingehen, sich hinsetzen. Dann zählte das Ding runter, machte von einem ein Foto, gab einen QR-Code aus, wo man sich das Foto runterladen konnte. Und dann wurde das Antlitz der Person, die sich da hat ablichten lassen, in eine römische Figur gemorpht. Ich habe mal die Wand signiert. Mach das. Guck mal, das finde ich schön, ne? Echt? Ja. Wie unangenehm. Ja, ne? Man weiß nicht, wer welches in den Mund. Das ist so zufällig, in welches Bild du da reingeflanscht wirst. Schau mal, du bist mein Abgeordneter. Ich hab gar nicht gedacht. Bist ja nun mal nicht du. Also wenn man dich wenigstens erkennen würde hier. Tja. Das bin nun mal nicht ich. Nee, also ne, so, wenn es Ähnlichkeiten hat. Also das bin nun mal nicht ich. Guck. Ja. Egal. Ja, den habe ich nicht. Siehst du, du kannst hier einen Pinsel nehmen irgendwo, Farbe hinquetschen. Da. Also entweder man war so ein, ich denke mal, so eine Art Senator oder was. Also Typ mit weißer Toga und so einer goldenen Brosche auf der Schulter mit grauen Haaren. Und genau so sah es auch aus, nämlich grauenhaft. Also ich als dieser Hansel da. Dann gab es noch so eine Variante Frau mit rotem Kleid oder roter Toga, wie auch immer. Blaue Toga war das und das war ich nicht. Und? Aber dann dieser, ich weiß nicht, ob das ein Cäsar war oder ein Krieger oder was mit diesem roten Gewand. Ja, das. Also er war mehr wie eine Jacke, also so ein Ne, so ein Mann. Aha. Sah furchtbar aus. Ja, also insgesamt nicht so prickelnd, nicht downloadfähig und man konnte mich auch nicht wirklich erkennen. Also das war schon zu sehr gemorpht. Also so ein schmales Kinn hatte ich nicht. Römische Züge auch nicht. Ich bin ja mehr der Typ rund und es hängt, weil fett. Ne? Kennt man ja. Also wer mich kennt, wie auch immer. Danach ging es dann in den letzten Ausstellungsraum. Das war ebenfalls ein Eingang. Moin. Ein Eingang und da bekam man dann eine VR-Brille aufgesetzt, ohne Kopfhörer. Hi. Hallo. Alleine? Nee, ich warte noch auf meine Holde. Okay. Dann erkläre ich mal kurz, was ihr wartet, worauf Sie achten sollten. Hi. Hi. So, ich erkläre Sie mal kurz, erkläre Sie mal auf. Ja. Wie viel mir da vor allem aufgesetzt, wie drüben auch. Der Unterschied zu drüben ist, Sie sitzen nicht mit der Brille, Sie laufen mit der Brille. Erkundigen die Pompeii Villa, geht 8 bis 10 Minuten, aufgeteilt in 6 Räume. Genau, wichtige Information, damit Sie sich nicht verletzen oder sonstiges. Wenn Sie zu nah an der realen Wand laufen, dann sehen Sie eine blaue Barriere, eine blaue Linie. Dann nicht weiterlaufen, sonst kann es knallen. Nicht auf irgendwelche Bänke oder Stühle setzen, die existieren nicht, die sind alles neu in der virtuellen Welt. Deswegen, also nicht hinsetzen oder sonstiges. Also nur gehen. Genau, nur laufen. Sie können auch mal stehen bleiben, sich umschauen. Nicht auf dem Boden liegen, machen Ohrfeile, warum auch immer. Oder auf die Knie oder sonstiges, so komische Sachen. Handstand habe ich schon mal erlebt. Auch nicht machen. Bin schon hier? Auch nicht machen. Einfach ganz mal laufen, ja. Sie können auch stehen bleiben, sich umschauen. Wenn was sein sollte, einfach die Hand nehmen, wir kommen sofort zu Ihnen. Wenn der Raum, wo ich glaube, finden, dunkel wird, das ist normal, dann einfach weiterlaufen. Das sagt Ihnen aber auch die Stimme. Wenn Sie am Ende angekommen sind, steht der Exit, ist eine weiße Tür, stehen bleiben, wir helfen Ihnen, die Brille abzunehmen. Okay. Ansonsten ist alles selbsterklärend. Brillen können Sie auflassen. Ja. Brille aufsetzen würde ich aber gerne selber, wegen der Brille. Ja, dann einmal zu den Kollegen und einmal sagen. Dankeschön. Welche Nummer? Kann man nach vorne gehen. Mhm. Kannst du nach Kollegen gehen? Okay. Hallo. So, Anblick, gleich geht's los. Ja. So, könnt ihr euch gegenseitig sehen? Ja. Hallo, du 61. Ja, hi. Dann viel Spaß euch. Danke. Dankeschön. Ja. Welche Nummer hab ich denn? 77. Fast. Wie sehe ich aus? Ja, ich könnte jetzt ein Foto machen, wie eine Büste. Es ist hier. Oh, ein Rabe, wie geil. Himmel ist auch schön. Das bist du aber jetzt nicht. Diese VR-Brille wurde einem angepasst und sie hatte eine Nummer. Meine Holde bekam die Brille mit der Nummer 77, ich bekam die Brille mit der Nummer 61. Und wenn man dann in den eigentlichen Ausstellungsraum ging, den virtuellen, konnte man die Personen, die sich im jeweiligen Zimmer befanden, als Büste sehen, also im Endeffekt Kopf und so ein abgeschnittenes Bruststück, wie man halt so Cäsarenbüsten oder so auf irgendwelchen Sockeln kennt. Oder Beethovenbüste oder so, ne? Da kann man sich ja vorstellen. Thema dort war, ich zeige euch mal mein Haus, war also so eine Frauenstimme. Tochter von einem reichen irgendwas. Tochter von einem reichen irgendwas. Also Gutsbesitzer, Senator, wie auch immer. Und dann ging man in diese Ruine des Hauses hinein. Das war also in ganz dunkel gehalten, verbrannt halt, ne? Weil kommt ja auch kaum Licht hin. Und da wurde dann gesagt, ja, hier wurde zum Beispiel, war es das Weinlager oder die Kälterei? Ja. So ein Weinkeller oder irgendwie was. Ja, und dann lief von unten nach oben Farbe rein. Es wurde hell und man konnte halt sehen, wie diese großen Weinamporen da standen und wie dieser Keller aussah. Ja, man bewegte sich halt und man hat uns vorher gesagt, also wenn irgendwas mit der Brille nicht stimmt oder einem unwohl ist oder sonst irgendwas, nichts machen, nicht ausziehen, nicht komisch, sondern Hand heben. Und dann kommt einer und dann wird dir geholfen. So, wir waren also in dieser Vorhalle, dann diesem Weinkeller und das einzig Nervige war halt eine, ich denke mal, Schulklasse, wie sich später herausstellte, aus dem Märkischen Kreis. Zumindest, wenn man das Kennzeichen des einzigen Busses, was auf dem Parkplatz stand, dahingehend deuten kann oder konnte. Und die rannten dann natürlich wie wild durch die Gegend und nervten. Aber wenn man die Hände ausstreckte, sah man seine eigenen Hände. Ich denke mal, das ist auch, guck mal, da läuft eine Maus. Da, da, da. Hier auch. Scheint wohl so eine Mäusegegend zu sein. Naja. Genau. Ja, und dann streckte man halt die Hände so nach vorne aus. Und dann sah man die Hände, die waren am Handgelenk abgeschnitten, aber so in Grau. Und ich weiß nicht, wie die das machen, weil man hat ja keinen Handschuh oder sowas an. Das heißt, die Brille, die muss irgendwie erkennen, das sind die Hände von dem Hansel, der mich trägt. Es war cool. Man konnte dann halt auch Dinge berühren, natürlich ohne Effekt, weil man greift dann in Teile, in eine brennende Kerze oder so, einfach rein, die da virtuell steht. Vorher wurde uns auch gesagt, pass auf, setzt euch nirgendwo hin, weil alles, was ihr seht, ist virtuell. Wenn du versuchst, dich auf eine Bank zu setzen, die nicht da ist, könnte es sein, dass es wehtut. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber wie gesagt, wenn dann diese nervenden, rumrennenden Kinder zu nahe kamen, man sah auch die Hände der anderen Personen, konnte ich meine einfach so leicht geöffnet auf Halshöhe halten, dann blieben die schon mal von alleine stehen. Hey Leute, Paul! Ja, hallo. Die Holde! Cool! Ich habe jetzt meine Hände entdeckt. Hast du sie entdeckt? Na, Finger weg. Ja, ich habe plötzlich Hände. Das ist ja der Knaller. Darfst du da durchgehen? Nein, da darf ich nicht durchgehen. Es gibt aber ich noch, soll doch in die Küche. Ich will das mal mit der blauen Linie probieren. Ja, das hatte ich gerade. Wie sieht man die denn? Weil ich sehe hier keine blaue Linie. Also ich laufe hier im Endeffekt mit einer Brille, so einer VR-Brille durch die Gegend, durch Ruinen und plötzlich zeigen die Ruinen das, wie es halt ist. Und ich habe Hände und die werden richtig angezeigt, so wie ich sie bewege. Wahnsinn. Obst, Hühner, Brot. Ich ging dann da so durch und man ging halt von einem Raum virtuell in den nächsten. Das heißt, man ist in diesem Vorraum, dann geht man in diesen Weinkeller, geht dann in diesem Weinkeller an so einer Brüstung entlang, wo man unten halt, wie gesagt, auf diese Karaffen da gucken kann. Und dann wird der Raum dunkel. Und man sieht die Tür zum nächsten Raum und dann geht man da rein. So, und dann hat man dann irgendwo den Hauptraum und das war da ein Schlafzimmer? Keine Ahnung. Nee, Küche, ne? Genau, Küche und der Tempel am Schluss. Und dann sagten sie, ja, und wenn dann irgendwo eine weiße Tür ist, da geht's dann raus. Und wir haben diese weiße Tür nicht gesehen in diesem Tempel und sind dann in einen anderen Raum gegangen. Aber dieser Raum, den hatten wir ja, glaube ich, schon. Das muss dann einer der ersten gewesen sein. Und wenn man im Bereich der Wand war, weil die Räume sind ja virtuell getrennt, dann wurde die Büste ausgeblendet. Was bedeutet, ich gehe meiner Holden hinterher in diesen Raum und plötzlich ist sie weg. Und dann ist sie da und dann ist sie weg. Und dann ist sie da und dann ist sie weg. Wie auf so einem Holodeck, wenn die Figur mal da ist und verschwindet. Meine Holde konnte mich aber sehen. Und dann sagte sie, pass auf, ich nehme dich mal an der Hand. Und dann nahm sie mich an der Hand. Weil sie konnte unten irgendwie genau durch. Ich habe dich nicht im Avatar gesehen, ich habe deine Uhr und deine Hand reell gesehen, durch die Nase, an der Nase vorbei. Und deswegen wusste ich, dass ich die richtige Hand greife. Also, welche Küche? Upsi. Ja. Ja. Stimmt, da ist ja auch noch was unter der Büste. Haha. Ja, du blendest dich ab und zu aus. Ich glaube, wir sind hier fertig. Hä? Welche Nummer habe ich denn? Irgendwie so. Du hast 65 Uhr lang. Wo bist du denn? Genau neben dir. Weil ich kann dich nicht sehen. Ja, ich dich auch nicht. Ich sehe meine Hand. Warte, das bin ich. Ich sehe dich von unten durch. Geh mal einen Schritt weiter nach vorne. Ja. Jetzt bist du da. Weil du warst da in irgendeinem Bildschatten. Warte mal, ich gehe mal hier ein Stück rüber. Ja, nee, du bist ja auch die halbe Zeit. Bin ich jetzt weg? Ja, ja, jetzt, ja, bist, du jetzt bist du da. Genau. Ich glaube, wir sind durch diese Ausgangstür gegangen. Wir sind am Ende. Naja, wir müssen jetzt hier, weiß ich nicht, geht irgendwann auf. Ja, dann griff sie also meine Hand und wir gingen 50 cm vorwärts und ding, da war sie. Wir sind dann, also ich glaube, du hattest... Passiert ist, habe ich dann die Hand gehoben. Genau, und dann kam jemand und der sagte uns dann auch, nee, da hinten ist diese weiße Tür und die sahen wir dann auch, wo wir eigentlich hätten durchgehen müssen. Weil wenn man da durchgeht, dann steht man im Endeffekt am Ausgang und da nimmt irgendjemand einem die Brille ab. Ach, da ist der Ausgang. Warte mal, da ist die weiße Tür. Ja, ja, da ist diese Tür. Vor uns steht jemand. Also kann man theoretisch noch zurück? Okay, weiß ich nicht. Ich folge dir mal unauffällig. Ich hab ein bisschen, hä? Ich hab ein bisschen Blick nach unten. Ich sehe nichts. Ich sehe nur dich. Und die anderen Leute, die hier noch rumlaufen. Ich hab ein bisschen Blick nach unten. Hier ist nur alles, hier ist alles schwach. Ja, am besten einfach mal stehen bleiben. Wir können ja mal die Hand heben. Was? Ist ja jemand. Da geht's nicht weiter. Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Ja, es kommt jemand. Es war, ich sehe hier Hände. Ja, ich halte eine hoch. Ach so. Ja, jetzt kommt einer. Ich sehe ein bisschen nach unten raus. Was ist hier? Hier ist nur alles schwarz. Ist das normal? Sind die schon, haben Sie schon vorhin den Ausgang gesehen? Oder haben Sie es jetzt gestartet? Nee, wir haben nee. Schon... Ach, der Ausgang ist da hinten, der? Dieses, ja, genau, weiße, gittrige. Das, ah, das heißt, wir müssen nach da zurück? Nein, genau. Nein. Also, ihr braucht nicht, macht es hier direkt ab. Weil da wäre eigentlich das Ausgang, da muss jetzt hier einfach nur okay. Rauslaufen. Ah, super. Genau, danke. Wir sind schon fertig. Okay, danke schön. Also im Endeffekt laufen wir die ganze Zeit hier in dem Ding im Kreis. Ja. Das ist ja geil. Ja, das war echt cool. Solange Sie sich drehen, ich mache Ihnen das sofort ab. Ja, da machen wir es gut. Das war alles gut. Ja, das ist der Hammer. Ja, ich habe echt gedacht, ich würde hier anders. Überraschung. Nee, das ist nur dieser Lauf. Ja. Knaller, oder? Aber einmal stand ja an der Wand. Sehr, sehr schön. Ja. Das ist super. Klasse Sache, das. Boah, ich hab echt gedacht, ich bin am Bananenbaum. Wahnsinn. Also man hätte locker immer wieder zurückgehen können, in den Raum rumrennen. Ja, ja. Du hast Spaß gehabt, ne? Knaller. So. Hm? Der Ende, aber das ist okay. Ja. Ja, dann war's das, ne? Dafür sind wir. Ich finde, das hat sich mehr gelohnt als Dortmund. Aber wir können irgendwas essen noch, wenn du auf magst. Auf jeden Fall, sehr gerne. Uns wurde die Brille jetzt da abgenommen, wo wir waren. Und wir stellten fest, wir stehen eigentlich in so einem 100 Quadratmeter Raum. Ist jetzt mal grob geschossen, also können auch 90 oder 110 sein, ich habe keine Ahnung. Und überall in diesem hell erleuchteten Raum laufen Menschen mit VR-Brillen rum. Und dieser Raum ist der einzige Raum, in dem wir uns bewegt haben. Man hatte uns dann vorher auch gesagt, also wenn du eine blaue Linie siehst, dann ist eine Wand. Wenn du darüber gehst danach, da kommt ein Warnton und dann macht's Deng. Du hast das mal ausprobiert, ne? Ja, mir ist es passiert. Ja, erzähl mal, wie war das? Naja, da war der... Ich wusste nicht, wo es weitergeht. Ich stand in diesem hell erleuchteten Weinkeller und wusste aber nicht, wo ist jetzt die Tür, wo gehe ich raus. Ich bin einfach mal durch eine Brüstung gegangen. Ach so, unten in diesen unteren Bereich rein. Ja, aber rechts an der Seite, also der Raum, da wo wir reingegangen sind, eigentlich geradeaus, da war ja die virtuelle Wand. Und dann kam die blaue Linie und es hat gesummt. Und dann, tschuhu, hier ist nicht der Ausgang und dann bin ich zurück. Ah. Und dann haben wir ja eigentlich schräg gegenüber den Ausgang gefunden. Okay. Ja, also man wird gewarnt, bevor man mit der Brille vor die Wand dotzt. Aber es war dann schon dieser Moment so, ui, alle rennen im Endeffekt in irgendeinem komplett leeren Raum, ohne irgendwelche Gegenstände rum. Halten die Hände so, wie so ein Blinder, der sich irgendwas tut. Geil. Ja, und das war's dann. Also es ist schon toll. Und das Ganze kostete, glaube ich, wir waren dort 21 Euro. 21 Euro und wir waren dann circa 1¼ Stunden in der eigentlichen Ausstellung, 1½ Stunden in dieser Halle drin. Und für das Geld kann man das gut mal machen, wenn man sich dafür interessiert. Das war insgesamt im Vergleich zu Dortmund, zu diesem Phoenix de Lumière oder Phoenix de Lumière mit dieser Ägypten-Ausstellung schon etwas anderes. Da ist die Halle höher, man kriegt halt viel gezeigt, aber das ist dann eben nur Projektion. Und hier durch dieses, man geht halt selber durch die Halle mit diesen VR-Brillen, hat das Ganze nochmal eine andere Klasse. Also von der Technik her hat meiner Holden und mir das hier in Oberhausen besser gefallen. Und jetzt, wo man weiß, dass das mit den VR-Brillen auch mit einer normalen Brille gut geht, nochmal einen Ticken mehr. Also werde ich mir da wahrscheinlich noch öfter sowas angucken. Allerdings überlege ich, ob ich zukünftig eine Arbeitsplatzbrille nehme. Denn mit einer Gleitsichtbrille hat man dann schon diverse Unschärfen, fand ich, was an der Geometrie der Gläser liegt oder dieser Sache einfach geschuldet ist, ne? Wie auch immer. Aber ja, war eine tolle Geschichte. Die Fahrt ging, Leverkusen war ein bisschen blöd auf der Autobahn, aber wir hatten halt auf der Hinfahrt den Stau in Gegenrichtung nach Köln rein und auf der Rückfahrt mittags den Stau in Gegenrichtung aus Köln raus. Also eigentlich lange gestanden haben wir nicht. Ja, soweit zur Ausstellung die letzten Tage von Pompeji im OBEX in Oberhausen. OBEX, Oberhausen Expo. Ja, ja. Und jetzt kommen wir zur erwarteten Frage. Schatz, wie hat's dir denn gefallen? Gut. Aha, gut. Und ich sagte schon im Verhältnis, na, hast du ja gehört, im Verhältnis zu Dortmund besser? Ja, besser. Und was besonders? Die Brillen. Und dass der Raum kleiner war, für den, wo man gesessen hat. Es war nicht so, dass man überall hingucken musste und irgendwo was entdeckte, sondern war einfach nur der eine Raum. Das war gut. Und wo wir beim Sitzen sind, man saß natürlich auch bequemer. Weil es waren dann halt diese Würfel da und diese Sessel, wenn man denn gesessen hat. Und in Dortmund waren es ja diese Sitzsäcke. Nee, die oder diese Mitte, Würfel? Ja, nee, waren das nicht diese Räder? Diese Kabeltrommeln? Es waren noch diese Kabeltrommeln. Wahrscheinlich alle übrig geblieben vom Glasfaserverlegen. Kennt man ja. Ja, nun. Ja, danke für diesen ausführlichen Kommentar. Gerne. Ja, cool. Ist jetzt 10:30. Da, wo im Wald Schatten ist, ist es immer noch angenehm. Weil es nicht geregnet hat, ist es auch nicht so extrem feucht. Der Boden ist aber streckenweise immer noch, ich nenne es mal Farblicht. Also er ist nicht knochentrocken. Das kann man sehen an den Stellen, wo die Sonne direkt drauf scheint oder länger am Tag drauf scheint schon. Aber in den Halbschattenbereichen immer noch leicht feucht. Also das geht. Wobei wir ja jetzt in letzter Zeit wieder öfter Waldbrände hatten. Rauchen im Wald scheint ja wieder Thema zu sein. Und das lernen die Menschen ja dann wohl auch alle nicht. Aber gut, dass wir heute so früh gehen, weil heute Nachmittag will bestimmt keiner raus. So, wo gehen wir jetzt her? Ich muss sagen, wieder runter, nicht wieder den Berg hoch. Ja, dann wieder über den Steinbruch zurück. Ja, so kurz ist es. Ja. Ja, war eine recht kurzweilige Unterhaltung. So, wenn alles gut geht, werde ich gleich die geschnittene KI-Konserve veröffentlichen. Die ist ja quasi fertig. Heute ist Donnerstag. Ich habe die letzten Tage wenig am Rechner gemacht. Gebe ich zu, ich habe viel genetflixt. Wegen der Sonne und der Hitze. Schön still irgendwie liegen. Obwohl der Keller ja kälter gewesen ist. Aber es gab da ziemlich viele Unterbrechungen. Es war viel zu regeln, viel zu klären. Da hätte ich nicht die nötige Muße gehabt. Das zum Thema Urlaub. Egal. So. Die ältere Gehörschaft, die das jetzt hört, wird ja dann die KI-Konserve auch schon gehört haben. Und mit dieser Bombenerfahrung endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 233 vom 26.06.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.